Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Wie ihr vielleicht in Erinnerung habt, spielt für unsere Freunde von der Northeast Antifa Gedenkarbeit eine wichtige Rolle in ihrer politischen Arbeit. In ihrem letzten Film, den wir hier vorgestellt hatten, ging es um den Mord an Clément Méric und den Rechtsruck in Frankreich. Vor einiger Zeit sind die Genossinnen zusammen mit Left Report erneut nach Paris gereist, um an einer Gedenkdemonstration für den ermordeten Antifaschisten Clément teilzunehmen, Neuigkeiten zu erfahren und auch die Nuit Debout-Bewegung unter die Lupe zu nehmen. Wir haben uns mit ihnen getroffen und ein bisschen geplaudert. Ihr macht gerade euren zweiten längeren Film über die Situation in Frankreich. Warum denn eigentlich Frankreich und nicht Polen oder so? Die Frage trifft ganz gut, weil wir uns auch schon in der Vergangenheit als Gruppe mit dem Erstarken der parlamentarischen Rechten in Polen und darüber hinaus auch beschäftigt haben. Aber du hast die Frage gestellt, warum gerade Frankreich in unserem Film eine besondere Rolle einnimmt, beziehungsweise auch in unserer Perspektive der Beobachtung zum Erstarken eben der parlamentarischen Rechten. Und da ist Frankreich eigentlich paradigmatisch dafür, denn viele rechte europäische Parteien, sei es die FPÖ in Österreich oder sei es auch die Alternative für Deutschland hierzulande, orientieren sich vor allem gerade an den Rechtskurs von der neuen Vorsitzenden Marine Le Pen. Und insofern sind gerade die Ereignisse in Frankreich, wie beispielsweise die Durchsetzung des neoliberalen Arbeitsrechts, als aber auch begleitet davon natürlich die sozialen Auseinandersetzungen und vor dem Hintergrund der erstarkenden parlamentarischen Rechten um den Front National, ist das natürlich besonders interessant für uns als Antifaschistinnen, die ja nicht nur unsere lokale Situation, sondern darüber hinaus auch die globale Situation im Blick haben. Und gerade im Kontext des Ausnahmezustandes in Frankreich ist es natürlich auch für uns als außerparlamentarische radikale Linke besonders wichtig zu schauen, wie gerade vor dem Kontext der Terrorhysterie und auch des sogenannten Islamismus, da tatsächlich dann auch staatliche Instrumente geschaffen werden, um beispielsweise außerparlamentarische Bewegungen, Oppositionen auch zu schwächen und Proteste und Widerstandsmöglichkeiten zu verunmöglichen, durch beispielsweise Demonstrationsverbote, weitgehende Hausdurchsuchungen und eine weitreichende Vorratsdatenspeicherung beispielsweise. Ihr habt ja schon einen Film gemacht, der wurde an vielen Orten gezeigt. Warum noch einen Film? Ja, uns hat vor allem auch die Frage interessiert, was sich in dem Prozess der beiden Hauptangeklagten Esteban Murillo und Samuel Dufour getan hat, ob es Neuigkeiten gibt, irgendwelche Ermittlungsstände zum Verfahren. Und da haben wir mit Genossinnen der Antifa Paris Banlieue erneut drüber gesprochen. Sie haben uns viel berichtet über die Gedenkarbeit, die sie aktuell machen. Unter anderem den Austausch, den sie begonnen haben mit anderen Hinterbliebenen aus anderen Ländern, beispielsweise Italien. Ja, dann haben wir halt auch viel über die Protestbewegung, Nuit Debout gesprochen. Wir haben sehr viele neue Leute kennengelernt. Dieses Jahr haben wir unter anderem bei den Genossinnen der CNT geschlafen, mit denen wir dann auch zu der Gedenkdemonstration für Clément gefahren sind. Auf der Demonstration gab es eine relativ für Frankreich neue Welle von Repression, eine neue Art der Repression, wie man sie eher eigentlich aus Deutschland kennt. Das heißt, die Bullen sind direkt auf die Demo raufgegangen, haben zugeknüppelt. Das hat man hinterher, als wir Interviews mit den Genossinnen geführt haben, auch sehr deutlich rausgehört, dass es sehr überraschend ist, mit was für einer Brutalität stellenweise vorgegangen wird, gegen, sei es jetzt die Demonstration für Clément oder allgemein die Protestbewegung Nuit Debout. Da haben uns die unterschiedlichsten Leute erzählt, dass sie so eine Gewalt irgendwie seitens der Cops irgendwie bisher noch nicht erlebt hatten. Das sind stellenweise Leute, die über 30 Jahre aktiv sind und ja, das spricht ganz schön Bände. Genau, und das ist ja für uns auch der inhaltliche Ankerpunkt, also sowohl das Gedenken an Clément Méric, der von Faschisten in Paris ermordet wurde, andererseits natürlich auch der gesellschaftliche Kontext, also sich verschärfende soziale Widersprüche Und das, was gerade in Paris mit dem Loi Travail, also mit der neoliberalen Arbeitsmarktreform gerade passiert, ist ja eigentlich ein Prozess, der in Deutschland schon wesentlich länger vonstatten geht. Also vor allem die Lockerung des Kündigungsschutzes, die Aushebelung möglicherweise von tariflichen Vereinbarungen, die getroffen wurden, die Rolle der Gewerkschaften zu schwächen. Und das sind natürlich dann auch soziale Protestbewegungen vor Ort, die wir persönlich spannend finden zu beobachten, weil in Frankreich im Gegensatz zu Deutschland ein größerer Anteil an Arbeiterinnen auch in Basisgewerkschaften organisiert sind. Und natürlich da für uns auch wichtig ist zu schauen, okay, wie können wir auch einen sozialen Protest über Basisgewerkschaften dann auf die Straße tragen? Wie können wir politischen Widerstand tatsächlich dann auch auf die Straße tragen und versuchen, das Gesetz natürlich auch zu verhindern? Und wir sind jetzt natürlich jetzt auch klüger, während der Fußball-Europameisterschaft der Männer ist natürlich dann auch diese neoliberale Arbeitsmarktreform dann auch durchgegangen als Gesetz. Das ist natürlich auch eine Niederlage, aber gleichzeitig gibt es dann auch tatsächlich noch Genossinnen vor Ort Kraft, auch neue Proteste wieder in Gang zu bringen. Und in den nächsten Monaten wird es auch weiterhin auch Proteste auf den Straßen geben. Denn gerade durch die soziale Protestbewegung Nuit Debout, die sich ja vor allem auf zentralen Plätzen versammelt hat, die vor allem halt linke Gewerkschafterinnen auch unterschiedlicher Couleur innerhalb der Linken auch vereinigt hat, dort ist eigentlich auch eine starke Bewegung tatsächlich teilweise entstanden in bestimmten Städten. In Paris konnten wir es zum Beispiel am Place de la République auch durchaus betrachten. Und denke ich, das gibt auch für Möglichkeiten, auch weitere neoliberale Angriffe, ja, gegen diese neoliberalen Angriffe auch Widerstand zu leisten. Als ihr in Paris wart, um die Filmaufnahmen zu machen, das war ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kurz bevor dieser Generalstreik passiert ist. Könnt ihr kurz erzählen, was ihr da erlebt habt, wie die Situation für euch dort war? Ja, erstmal war es natürlich sehr aufregend, weil ein anderes Land, andere Korps, andere Strategien, dann, man weiß ja nicht, wie reagieren sowohl Genossen als auch die Bullen vor Ort, wenn man anfängt, Auseinandersetzungen zu filmen. Also man kann schon sagen, dass es eine aufregende, spannende Situation war. Für mich, der beispielsweise vor Ort gefilmt hat, war die Situation dann doch überraschend ruhig. Es war beispielsweise überhaupt kein Problem, selbst ohne Presseausweis durch Absperrungen der Cops durchzugehen, nachdem sie mit Flaschen oder Steinen eingedeckt wurden. Es war auch ein bisschen komisch halt, weil man das ja beispielsweise aus Deutschland ganz anders kennt. Und ja, wie man daraus schon hört, es ist halt auf der Gedenkdemonstration halt, gab es auch Auseinandersetzungen. Die Cops haben ziemlich, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, aggressiv die Demospitze angegriffen. Haben das Transparent runtergerissen, haben ja draufgeschlagen, wie man, also ähnliche Bilder, wie man sie eigentlich aus Deutschland gewöhnt ist. In Frankreich ist ja eher eigentlich immer so ein bisschen dieser Distanzkampf mit Tränengas und so, das sind die Bilder, die man eigentlich kennt. Tränengas und Benzschockgranaten gab es halt auch vor Ort. Da merkt man unter anderem auch, dass es wohl ein Ergebnis des Europäischen Polizeikongresses ist, wenn halt diese Crowd-Controlled-Taktiken angewendet werden, wenn die Bullen auf einmal rückwärts laufen und sich alle an den Schultern halten. Das sind halt Bilder, die man so aus Frankreich nicht kannte. Das wird es sicherlich auch, glaube ich, im Film zu sehen geben. Und auch dazu haben uns die Genossen dann noch was erzählt. Ja, für uns war die Situation fast ähnlich halt wie in Deutschland, weil irgendwann gab es einen Kessel. Wir kannten die Situation. Die Demo-Route war dann auch ein bisschen schwierig gewählt. Auf der einen Seite war eine geschlossene Hauswand. Auf der anderen Seite war ein großes Wasserbecken, die Bullen haben vorne und hinten dicht gemacht, kam halt nicht mehr raus. Und ja, also ich glaube, wo man halt lernen kann, was halt ein echt toller Moment war, das zu beobachten, war halt, dass die Genossen beispielsweise sich dann geschlossen in dem Kessel halt zusammengezogen haben, in dem Kessel, in der Schutz der Masse die ganzen Wechselklamotten ausgezogen haben, auf einen Haufen geworfen haben und ein Bengalo reingesteckt haben. Und die Cops am Ende halt um die 80 Leute gekesselt hatten und denen halt nichts mehr nachweisen konnten, weil halt einfach alles verbrannt war, ob Helme, Gasmasken oder einfach nur eine Jacke. Das sind vielleicht auch Ansätze, wo man vielleicht auch was lernen kann. Ansonsten war die Situation insgesamt sehr angespannt, weil ja landesweit aufgrund des Ausnahmezustandes ja Demonstrationsverbote galten und die Demonstrationen gedenken an Clément Méric ja eigentlich auch insofern eine illegale Demonstration war, das heißt, sie wurde nicht genehmigt, sie war daher auch nicht angemeldet. Und umso beeindruckender war es eigentlich, dass die Genossinnen vor Ort die Demonstration ja auch durchgekämpft tatsächlich hatten. Die haben sie eigentlich durchgefochten tatsächlich gegen die Polizeigewalt bis zu einem gewissen Punkt. Und diese Entschlossenheit und diese Solidarität war für uns eigentlich sehr interessant und das werden wir auch versuchen, in diesem Film abzulichten, dass sowohl eine Frage der Strategie als auch des Mutes und der Entschlossenheit und eben der Solidarität ist, diese Demonstration gerade in diesem permanenten Ausnahmezustand des Staates auch weiter durchzufechten. Und ich denke, dass gerade auch das aus der Bewegung Nuit Debout auch erwachsen ist, weil der Staat recht früh angefangen hat mit Polizeiterror, mit Repressionen darauf zu antworten und in vielen Städten tatsächlich sehr viele Genossinnen ja auch schwer verletzt wurden. Und genau das ist es auch, was die Leute dann auch wieder zusammenschweißt und für uns auch Kraft geben sollte, eben soziale Auseinandersetzungen, antifaschistische oder antirassistische Kämpfe auch hier zu führen. Und da können wir auf jeden Fall sehr gespannt sein, wie das im Film dann nochmal porträtiert wird. Ihr habt euch ja auch an diesen Protesten gegen diese Arbeitsmarktreform ein bisschen beteiligt, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Was ist denn eure Einschätzung von diesem Protest? Wie erfolgreich ist das? Welchen Einfluss übt es auf die Leute da aus? Wie erfolgreich er ist? Ich meine, jetzt sind wir klüger. Jetzt wissen wir, dass die neoliberale Arbeitsmarktreform durchgesetzt wurde. Wie gesagt, während der Fußball-Europameisterschaft der Männer vor einigen Wochen. Das heißt, das Gesetz konnte offensichtlich nicht verhindert werden, trotz des breiten Protestes, der landesweit auch geherrscht hat. Allerdings, was ein Erfolg ist, und ich denke, da sind wir uns auch einig, dass auch über das ganze Land hinweg tatsächlich in vielen Städten, in vielen Regionen tatsächlich auch Solidarität gelebt wurde auf den öffentlichen Plätzen, dass öffentliche Plätze besetzt wurden, zentrale Plätze, wo Protest auch nicht nur in Form von Abendveranstaltungen oder Demonstrationen, sondern permanent sichtbar eigentlich im öffentlichen Raum vorhanden gewesen ist und auch teilweise noch vorhanden ist. Und dass, wie gesagt, das haben wir auch über die Genossinnen der CNT auch erfahren, tatsächlich auch viele Linke auch zusammengewachsen sind und vor allem halt soziale Fragen aufgeworfen wurden und vor allem halt auch der Wille, soziale Proteste auch weiter zu üben. Und gegen die Arbeitsmarktreform wird in den nächsten Monaten auch weiter gekämpft werden. Und gerade, denke ich, im Kontext der antifaschistischen Abwehrkämpfe gegen die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr 2017, ist zumindest meine Einschätzung, wird es auch ein wichtiger Faktor sein, da auch entschlossen dem Front National und natürlich auch der Elendsverwaltung, der Parti Socialiste unter Hollande oder auch der UMP unter Sarkozy, der auch wieder zur Wahl antreten möchte, tatsächlich auch entschlossen entgegentreten zu können. Das heißt, da auch wirklich linke Basisarbeit auch zu schaffen und eine Basisarbeit wirklich von unten und die sich nicht an herrschende Parteien oder Parlamente versucht, dort zu halten oder auch denen versucht, etwas abzutrotzen, sondern vielmehr auch wirklich gemeinschaftlich auch etwas aufbaut von unten. Gerade im Kontext der Bildungsinstitutionen gab es ja auch viele Streiks an Universitäten, an Schulen, an anderen Hochschulen mit den illegalisierten Menschen, also den Sans-Papiers beispielsweise. Und ich denke, das wird gerade im Kontext Festung Europa und halt diesem parlamentarischen Rechtsruck in Europa selber auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein, da auch dieser rechten kapitalistischen Vereinzelung und Entsolidarisierung eben eine solidarische antikapitalistische und antifaschistische Bewegung tatsächlich von unten auch entgegenzustellen. Was dazu auch noch interessant wäre, ist, glaube ich, dass nicht nur beispielsweise die Demonstration für Clément ja illegal war, sondern auch eben diese gesamten Protestdemonstrationen, das Plätze besetzen, die Demonstrationen, die sich stellenweise im Stundentakt von den Plätzen immer wieder neu gestartet sind, ja auch alle sozusagen illegal waren, weil ja ein generelles Demonstrationsverbot herrscht. Und ich glaube, allein da kann man halt auch schon lernen und eine Stärke sehen. Auch das kann man halt auch als Erfolg bezeichnen, dass sich halt einfach Menschen aller Couleur einfach zusammentun, darauf scheißen und halt immer wieder starten und das immer wieder versuchen. Und was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass das ja auch ein ganz wichtiger Faktor ist, gerade in einem Land, wir hatten es ja schon erwähnt, der permanente Ausnahmezustand herrscht und permanent Demonstrationen verboten werden, dass es eigentlich fast unmöglich ist, öffentlich politische Kundgebungen oder Demonstrationen abzuhalten und es daher umso wichtiger ist, sich auch dieses eigentlich Recht auch immer wieder zu erkämpfen und das auch gegen den bürgerlichen Staat mit seinem Ausnahmezustand auch durchzusetzen. Und in der kommenden Zeit wird er, beziehungsweise jetzt in den nächsten 1 bis 2 Wochen, wird ja dann der Ausnahmezustand auch weiter verlängert werden. Das heißt, es wird dann zum 4. Mal inzwischen vom Parlament, beziehungsweise ja natürlich vom autorisierten Staatsoberhaupt dann und Hollande, wird dieser dann wieder den Notstand weiter verhängen. Das heißt, der politische Protest wird weiter verunmöglicht werden. Insofern ist es ein ganz existenzieller Kampf, überhaupt auf die Straße zu gehen und eben dort auch linke Opposition, außerparlamentarische Opposition auch sichtbar zu machen. Und ich denke, das wird dann auch ein Erfolg der Nuit Debout-Bewegung sein, auch daran anknüpfen zu können. Und das ist jetzt natürlich auch die Aufgabe der Genossinnen, diese Vernetzung auch weiter voranzutreiben, linke Basisarbeit weiter voranzutreiben. Und da sind wir auch selber ganz, ganz gespannt eigentlich, wie es sich in den nächsten Monaten dort entwickelt, wirklich eine linke Bewegung auf der Straße zu etablieren und gerade im Kontext der bevorstehenden Parlamentswahlen nicht an die Parlamente oder Parteien zu appellieren. Der ganze Protest um die Arbeitsmarktreform in Frankreich, der war ja zumindest hier in Deutschland in den Medien nicht sehr präsent. Was denkt ihr, woran das liegt? Während wir in Deutschland ja das gewerkschaftliche System der Sozialpartnerschaft zumindest im weitesten Sinne auch haben, durch die großen Gewerkschaften repräsentiert, ist es vor allem, zumindest unserem Eindruck nach, wirklich den Basisgewerkschaften zu verdanken, dass die Nuit-Debout-Bewegung beziehungsweise die sozialen Protestbewegungen auch so stark an der Basis verankert waren. Also die CNT beispielsweise, bei der wir auch zu Besuch waren, hat uns auch ja nicht ein Bild davon gegeben, in wie vielen Städten sie teilweise, in wie vielen Betrieben sie teilweise auch aktiv ist und dort einfach auch die Stimmung mitprägen können. Und das ist ja für uns eben auch spannend, dass sie ja nicht nur organisatorisch beziehungsweise auch natürlich da von der Mitgliederzahl besser aufgestellt ist als die FAU beispielsweise in Deutschland, aber genau das eigentlich die Politik ist, die wir eigentlich dieser parlamentarischen, rechten, neoliberalen, kapitalistischen Politik auch entgegensetzen müssen, nämlich wirklich die Basisbewegung in den Betrieben. Und das werden wir in diesem Film auch weiter ablichten, welche Rolle da beispielsweise die CNT auch einnimmt und was vielleicht aber auch ihre Rezepte in Anführungszeichen des Erfolgs sind, nämlich wirklich die soziale Auseinandersetzung in den Betrieben zu führen und nicht als Freizeitvergnügen oder als völlig von der Lohnarbeit entkoppelte politische Arbeit, wie es teilweise in Deutschland, das ist zumindest meine Einschätzung noch, begriffen wird, sondern wirklich sich mit den Kolleginnen, mit den Freundinnen auf der Arbeit und gegenüber dem Betrieb einfach damit auseinanderzusetzen und sich auch zu organisieren. Und die Organisierung ist, glaube ich, so der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Und gerade mit der Nuit Debout Bewegung haben wir auch nochmal da so einen Katalysator von Organisierungsprozessen. Und das ist natürlich super spannend. Und warum wir in Deutschland so wenig davon bekommen, es gab die großen Gewerkschaften, die Solidarität bekundet haben, natürlich mit der Protestbewegung, aber die Stärke der teilweise auch bestimmter Flügel der CGT, aber vor allem mit der CNT war es, sich nicht zu entsolidarisieren von militanten Protesten. Während die CGT-Führung es gemacht hat, waren aber teilweise ziemlich viele Basisgewerkschaften, haben genau darauf bestanden tatsächlich, weil sie wussten, dass wenn sie sich halt zwangsweise befrieden lassen, keine politischen Erfolge halt einfahren können. Und wir denken, dass auch militante Proteste selbstverständlich ihre Legitimation haben. Und das ist vielleicht auch gerade im Kontext Deutschland-Frankreich immer etwas negatives Gegenbild für große Gewerkschaften, dass es auch nicht sozialpartnerschaftlich laufen muss, sondern vor allem halt militant auf der Straße und in den Betrieben geführt werden muss, wenn es um soziale Teilhabe geht, die erkämpft werden soll. Ist auch noch ganz interessant halt zu beobachten. Woran es liegt, weiß ich einfach nicht. Aber ich sage immer, wenn ich hier in Deutschland irgendwie ein Interview mit irgendwem auf der Straße führen würde, gibt es halt zwei Alternativen, die dir passieren. Entweder läuft irgendein Besoffener ins Bild und grölt rein oder irgendwie ein Mensch läuft vorbei und guckt auf die Uhr und will nur seinen nächsten Bus oder die Bahn kriegen. Und wir haben es da halt beispielsweise erlebt, dass wir selbst, wenn wir nachts um 0 Uhr auf dem Platz der Republik oder in anderen Straßen halt Interviews mit Leuten geführt haben, dass sich halt innerhalb von 10 Minuten eine Traube um uns herum gebildet hat, dass die Leute stehen geblieben sind, zugehört haben, was erzählt der Interviewte, sich stellenweise auch einfach, das war denen egal, ob die Kamera läuft oder nicht, einfach eingemischt haben und dann selber angefangen haben zu erzählen, so, nee, ich war dabei, das habe ich anders erlebt, und dass halt sofort wieder eine Diskussion entstanden ist und die Leute sich direkt halt mit den Themen auf der Straße treffen und damit auseinandersetzen. Und das sind halt, ja, ich weiß nicht, wie man das formulieren soll, aber es sind halt stinknormale Leute halt, die da einfach vorbeilaufen, die Situation sehen, dass sich das anhören beispielsweise, was im Interview gesagt wird, und dann am Ende halt fragen, ja, was ist deine Lösung, was würdest du darauf sagen? Eine Revolution, ja, oh, stimme ich dir zu, dann müssen wir eine Revolution machen. Und das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Also dieses Einhergehen, diese Akzeptanz der Massenmilitanz, das ist, glaube ich, auch ein großer Knackpunkt, den wir hier in Deutschland haben, dass die Nachrichten alle drehen am Rad, wenn dann irgendwie mal wieder 200 Vermummte irgendwo erfolgreich durch die Straße gezogen sind, ist das ein großes No-Go. Das wird es auch in dem Film zu sehen und zu hören geben, dass die Genossinnen in der Gewerkschaft halt sagen, ja, wenn ihr Bullen angreift, dann macht das halt, das ist nicht unsere Aktionsform, das ist aber eure und des Protests, und dann unterstützen wir euch dabei, wie wir können. Wir greifen sie nicht an, aber wir unterstützen euch und wir akzeptieren das. Das ist ein großer, großer Unterschied, den wir da, glaube ich, haben. Zurück zum Film. Was sind denn eure weiteren Pläne jetzt für den Film? Ja, noch gibt's ja keinen Film. Weitere Pläne. Wir sitzen momentan noch am Schnitt. Wir sind bei guten 30 Minuten. Vermutlich wird er im Übrigen sowas um die 45 Minuten bis eine Stunde gehen. Wir werden sicherlich dann im größeren Rahmen Veranstaltungen, Aufführungen, Vorführungen des Films machen. Je nach Kapazitäten müssen wir gucken, ob wir es schaffen, Leute einzuladen, die dann vielleicht auch noch was zur aktuellen Situation, bis der Film rauskommt, wird sicher wieder einiges getan und verändert haben, dann vielleicht noch ein Update geben, eine Diskussion dazu führen, und natürlich wird es den Film auch wieder kostenlos frei zur Verfügung zum Download und im Internet geben. Genau, die Veröffentlichung ist für den Spätsommer, Anfang Herbst geplant. Und ja, zum Abschluss würde ich vielleicht gerne nochmal darauf eingehen, dass der Film vor allem ja nicht gedreht wurde als Projektionsfläche, dass wir uns natürlich auch davon das erhoffen beziehungsweise auch wünschen, dass politische Aktivistinnen, die diesen Film auch schauen, die ihn vielleicht auch in ihren lokalen autonomen Jugendzentren zeigen oder in ihrer politischen WG zeigen oder auch in einfach in ihrem Stadtteilzentrum vorführen, auch natürlich da die Diskussion darum führen sollen und vor allem dazu auch, ja, dass der Film es eigentlich schafft, tatsächlich auch Mut und Kraft zu geben, auch sich den Auseinandersetzungen hier vor Ort zu stellen, lokal. Dass wir natürlich das global auch beobachten müssen und auch hier lokal oder auch natürlich in unserem Rahmen auch unsere Kämpfe führen müssen und dass der Film nicht dazu verkommt, eigentlich nur eine reine Projektionsfläche. Weil ich denke, gerade in Bezug auf Spanien, Italien, Frankreich oder auch Griechenland wird ja viel auch verklärt, romantisiert tatsächlich. Und wenn wir immer in Deutschland beklagen, dass wir kaum eine Tradition sozialer Auseinandersetzung haben, denken wir, dass es falsch ist, sondern vielmehr sollten wir uns wieder in die aktuellen Kämpfe begeben und dann vielleicht somit auch eine neue Tradition begründen. Ja, da kann man vielleicht auch noch zu sagen, das ganz Schöne ist in dem letzten Film, den wir rausgebracht hatten im letzten Jahr, der endet ja unter anderem mit dem Satz, dass wir eine große Vernetzung brauchen. Und das ist ganz schön, das haben wir auch jetzt, als wir in Frankreich, in Paris waren, gesehen, dass sehr viele Menschen aus anderen Ländern, aus anderen Städten da waren. Nicht nur zu Clément-Demonstrationen, auch allgemein zum großen Streik, zum Nuit-de-Bouffant, zu den Protesten, dass es einen Austausch gibt, einen internationalen. Und das ist auch natürlich ein wichtiger Punkt, dass man sich gemeinsam auf die Kämpfe bezieht und sich vernetzt und auch voneinander lernt. Join your local Basisorganisation und Gewerkschaft. Kann man euch irgendwie unterstützen bei dem Film? Wenn ja, wie? Ja, wir haben eine Crowdfunding-Seite, da kann man recht bequem spenden. PayPal ist leider nicht möglich. Die Namen, Geburtsdaten, was da gefragt wird, kann alles fake sein. Das Einzige, was stimmen sollte, ist natürlich die Bankverbindung, von der man überweisen möchte. Es wird auch noch ein Spendenkonto geben, auf das man direkt vom Schalter beispielsweise auch anonym bezahlen kann. Ja, wir sind weiterhin auf Spenden angewiesen. Die Fahrt und die Reise an sich haben wir zum größten Teil finanziert, aber es werden natürlich weiterhin auch noch Kosten auf uns zukommen, seien es Plakate oder Flyer, die man drucken wird. Mehr Infos unter den Trailer findet ihr unter antifa-nordost.de oder auf dem Blog des Medienkollektivs Left Report unter leftreport.blogspot.eu.